Ich will sterben. Das halte ich nicht mehr aus. Sei so still. Jimmy hat gewartet. Das Messer. Jimmy Morton? Ja. Jimmy Morton? Jimmy ja. Morton! Halten Sie die Leute da draußen weg. Ihr Aschkrähen, verzieht euch, widerliche Gaffer! Machen Sie Platz, bitte. Lassen Sie mich durch. Kommen Sie, lassen Sie mich durch, Polizei. Können Sie mich verstehen, Delia? Ja. Ich bitte Sie um Verzeihung. Ist nicht Ihre Schuld. Ich habe fast gar keine Schmerzen mehr. Wo bleibt nur der verdammte Arzt? Sie braucht ihn nicht mehr. Na, Gardiner? Lassen Sie mir Zeit, Inspektor. Ich werde Ihnen alles sagen, aber lassen Sie mir Zeit. Ich habe die Zeit nicht, die ich Ihnen lassen könnte. Ein Cognac Duty! Ein Dreifachen, ein Sechsfachen!